Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der es heute im Wesentlichen um zwei Themen gehen wird. Und bei beiden steht Mariam Lau unter sehr hohem Kompetenzverdacht. Eine der profilierten Stimmen im deutschen Politikjournalismus, schreibt für die Kollegen der Zeit. Und interessant, in Teheran geboren, versteht also auch wie wenige andere auch etwas von der Psychologie dieses Krieges. Was die Amerikaner nicht begreifen, sagt sie, ist, wer in diesem Krieg stirbt, ist ein Held. Häufig für seine Familien und auch seine Umgebung. Das ist die Mentalität, um die es geht. Das sind keine Geschäftemacher. Wo also ist der gesichtswahrende Ausgang für alle? Und wo ist er? Und da sind wir jetzt bei deutscher Innenpolitik. Wo ist er für Friedrich Merz? Denn da geistert neuerdings ein unheilvoller Begriff durch die ersten Reihen der Unionsfraktion. Dort einen Namen, nämlich Minderheitsregierung. Was weiß sie darüber? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Genau. Ja, und vor allem, was weiß Norbert Röttgen darüber, der als stellvertretender Vorsitzender genau dort zu Hause ist, nämlich in der ersten Reihe der Unionsfraktion. Es gibt da diesen einen, ich finde, sehr verräterischen Satz von ihm, die Koalition ist in einer kritischen Lage. Das klingt so, wie die Lage ist offenbar sehr viel ernster, als man es in der Öffentlichkeit so hört oder sagen möchte. Und was Irad angeht, es ist vor allem interessant zu hören, wie er die Lage des amerikanischen Präsidenten analysiert. Man könnte auch sagen, erfrischend anders. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, apropos US-Präsident, Helge Fuß ist bei uns, Chefredakteur von Welt und Politico, war vor wenigen Tagen dabei, als beim White House Correspondents Dinner in Washington im Hilton Hotel plötzlich Schüsse fielen. Übrigens dasselbe Hotel, vor dem, glaube ich, auch 81 Ronald Reagan von Schüssen getroffen, schwer verletzt zusammenbrach und nur knapp überlebte. Wie hat er also die Situation jetzt erlebt, von der er sagt, das war erstaunlich schwach gesichert? Und weil er, und da sind wir jetzt bei deutscher Innenpolitik, weil er gerade, so hörte ich, von einem Gespräch mit dem Kanzler kommt, was weiß er über dieses Wort, das so harmlos klingt, aber das Zeug dazu hat, die deutsche Innenpolitik für immer zu verändern. Minderheitsregierung. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber schalten wir, und da sehen wir ihn schon, zu Elmar Thewissen nach Washington vor dem Kapitol. Schönen guten Abend, Elmar, freue mich, dass das klappt. Hallo, lieber Markus, hallo in die Runde nach Hamburg. Elmar, heute Staatsbesuch, König Charles ist in Washington. Was hat man da noch gespürt von diesem Wochenende, von diesem versuchten Anschlag? Ja, eigentlich nicht mehr viel, außer mehr Sicherheit. Also man bemüht sich hier wirklich sicherzustellen, dass keine Vorfälle wieder passieren. Man sieht mehr Polizei, als, glaube ich, ursprünglich geplant war. Es ist weiträumiger abgesperrt. Es war für uns auch ein bisschen schwieriger, hier ans Kapitol zu kommen, wo Prinz Charles eben heute eine große Rede an den Kongress halten will. Elmar ist auch noch in der Welt von Prinz Charles zu Hause, das verstehe ich gut. Es ist König Charles mittlerweile. Entschuldigung, bitte um Entschuldigung, King Charles, gut. König Charles. Ja. Alles gut, ein klassischer Freudscher und ich verstehe dich wirklich wunderbar. Du sagtest, Elmar, im Vorfeld, dieser Besuch ist politisch und atmosphärisch sehr aufgeladen. Warum? Ja, der ist aufgeladen, weil es eben in den letzten Wochen ja schwere Verwerfungen gab zwischen Präsident Trump auf der einen Seite und Keir Starmer, dem britischen Premierminister, auf der anderen Seite. Donald Trump hat Starmer vorgeworfen, dass er tatsächlich nicht bereit ist, engster Bündnispartner zu sein, eben die Unterstützung verweigert für den Irankrieg. Er hat auch in einer Äußerung die Tapferkeit der britischen Soldaten in Frage gestellt, die in Afghanistan mitgekämpft haben. Und umgekehrt hat Keir Starmer eben kritisiert, dass der amerikanische Präsident einen Irankrieg begonnen hat, ohne die Verbündeten in Europa zu konsultieren vorher. Also ist was kaputt gegangen. Und jetzt ist der König eben hier, der versucht mit Diplomatie, indem er erinnert, was auf dem Spiel steht, nämlich eine Freundschaft, die nach dem Unabhängigkeitskrieg jedenfalls den größten Teil der 250 Jahre danach dann bestanden hat und wo man in Differenzen auch immer wieder zusammengefunden hat, so will er das vor dem Kongress auch sagen. Das ist ein total interessanter Punkt, Elmar. Lass uns doch einmal kurz darüber reden. Diese Beziehung zwischen England und Amerika, wie hat sich das seit Trump verändert? Du hast ja eben zu Recht darauf hingewiesen, wie lang das eigentlich ist, wie alt diese Freundschaft ist. Ja, eigentlich ließ es sich gut an. Die USA hatten ja, Donald Trump hatte ja Strafzölle verhängt und dann ist es Keir Starmer gelungen, einen besonderen Deal auszuhandeln, sprich bessere Bedingungen bei diesem Handelskrieg. Aber dann eben hat sich das Verhältnis in den letzten Wochen dramatisch verschlechtert, eben wegen des Iran-Kriegs. Man hatte nicht das Gefühl, wenn man doch so eng verbündet ist, dass man einbezogen wird. Das geht aber anderen eben ähnlich, weil Donald Trump eben diese Entscheidung über einen Iran-Krieg ganz alleine gefällt hat. Er hat weder die europäischen Verbündeten noch andere Verbündete rund um den Erdball mit einbezogen. Und im Nachhinein, so wird das ja in Großbritannien gesehen, ich glaube auch in Deutschland und in Europa, wäre es besser gewesen, man hätte vorher gemeinsam einen Plan und ein gemeinsames Ziel erarbeitet, weil über das Ziel Regimewechsel insgesamt wäre man sich sicher einig geworden. Die große Frage ist nur, wie erreicht man das? Und man sieht momentan, so glauben es ja die Europäer, dass der Weg, den Donald Trump eingeschlagen hat, nämlich mit der militärischen Gewalt aus der Luft in erster Linie, dass dieser Sieg nicht zu erreichen ist. Ich schaue gerade zu einem Transatlantiker hier in der Runde, zu Norbert Röttgen. Herr Röttgen, Sie sind ja viel auch in Amerika unterwegs. Was ist das mittlerweile eigentlich für ein Verhältnis zwischen den Europäern und Amerika, dieser Administration, wenn man versucht, mit Leuten zu sprechen? Kommen Sie an die ran, mit denen Sie wirklich reden müssten? Und wie reagieren die auf Sie, auf uns? Also ich komme ran und spreche. Beim letzten Mal in anderthalb Wochen werde ich wieder da sein. Gezielt mit Parlamentariern, mit Senatoren und Mitgliedern des Hauses. Und das halte ich auch für bedeutsam. Und das ist auch nach wie vor eine positive Beziehung. Und ist auch belastbar nach wie vor. Das ist eine belastbare, positive Beziehung. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir in den USA, jetzt in Washington, würde ich sagen, ein höfisches Regierungssystem. Das ist keine Regierung, kein Präsident, der mit einer Regierung arbeitet, deren Expertise aufnimmt in Entscheidungsprozesse. Im Weißen Haus sind ein Drittel der Stellen überhaupt nur besetzt. Und es kommt auch unabhängig von Personen, wird ein Kreis, gibt es einen Kreis der Entscheider. Da sind nicht alle Minister, also nach meinen Informationen ist der amerikanische Verteidigungsminister zum Beispiel nicht dabei. Sondern es sind andere mit dabei, so 7 Leute oder so, die dort entscheiden. Und ich glaube, dass man auch in der mangelnden Vorbereitung des Krieges gegen den Iran sieht, dass es an welche Folgen das hat. Wenn man nur in einem kleinen Kreis zusammensitzt von Vertrauten und vor allen Dingen nach meiner Einschätzung von Leuten, die keinen Widerspruch geben. Und ein Regierungssystem braucht Pro und Contra, braucht Diskussion, Widerspruch. Und an diese Leute, die sind auch nicht interessiert. Die reden auch nicht mit ihren Ministerien. Das ist auch etwas Neues. Wenn man jetzt auch mit leitenden Beamten spricht, dann stellt man eigentlich fest, wenn man sich mit denen trifft, die Informationsbasis des Gesprächs ist die gleiche. Wir beide haben am Morgen Zeitung gelesen. Ja, Wahnsinn. Also man erfährt nicht sozusagen ein Wissensplus aus der Regierung, sondern die lesen genauso Zeitung. Was macht eigentlich meine Regierung, in der ich immerhin ein Abteilungsleiter bin? Wahnsinn. Helge Fuß. Ja, und so eine kleine Runde, die entscheidet, weil genauso höre ich es auch und habe es jetzt auch wieder in Washington gehört, hat auch noch zur Folge, wenn es ganz viele internationale Krisen gibt, können die sich natürlich auch immer nur auf eine Krise oder auf zwei konzentrieren. Also viele Themen geraten auch schnell wieder in Vergessenheit oder können nicht so weiter bearbeitet werden, weil man dann wieder an ganz anderer Stelle ist. Auch das kommt noch dazu. Ja, und der Immobilienexperte Witkoff macht ja alle Krisen gleichzeitig. Also der macht Gaza, der macht Moskau, der macht jetzt Ukraine. Macht der Middle East, Ukraine. Also er macht, das sind eben zwei Leute, die können irgendwie alles. Die Frage ist, mit wem sollte Iran verhandeln? Also wen schickt man denn dahin? Kushner, Witkoff, ich meine, das sind alles keine diplomatischen Profis. Ist das ein Thema auch, Elmar, in den USA, wem man da eigentlich hinschickt? Ich meine, Norbert Röttgen weist ja zu Recht darauf hin, da sind zwar Immobilienprofis, aber keine Diplomatieprofis am Werk. Ist das Thema in der amerikanischen Öffentlichkeit, letzten Endes ist es ein bisschen laienhaft, so muss man es, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, das wird hier nicht nur wahrgenommen, sondern auch heftig diskutiert, weil hier sich eigentlich erweist, dass Diplomaten ans Werk gehen müssten, die wirklich mit dem Iran Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, die auch auf Augenhöhe sind. Und man merkt ja, dass Marco Rubio, der Außenminister, da überhaupt keine Rolle spielt. J.D. Vance sollte reisen und ist ein Stück weit auch desavouiert worden von den Iranern, die dann erst eine Delegation wieder nach Pakistan geschickt haben, aber dann einfach abgereist sind, weil sie einen Vorwand geliefert bekamen aus Washington, als nämlich der US-Präsident befohlen hatte, ein Handelsschiff anzugreifen und dann eben auch zu beschlagnahmen. Und das diente dem Iran gleich als Vorwand, dann einfach wieder aus Islamabad abzureisen. Mhm. Und da sah man hier schlecht aus. Und das wird hier sehr wohl notiert und auch kritisiert. Mhm. Wir wollen das Thema nicht zu tief machen, aber dieser Anschlagsversuch vom Wochenende, weil Helge Fuß auch zufällig in diesem Raum saß, Elmar, wie sehr gibt es da eine Debatte um die Leistung des Secret Service? Man sieht diese Bilder und fragt sich immer, wie kann das eigentlich sein, dass einer dann doch vergleichsweise nah an so viele hochkarätige Politiker herankommt, wo man das Gefühl hat, also wenn es jemanden gibt, der ultimativ abgesichert ist, dann ist es der amerikanische Präsident. Ja, auf der einen Seite sagt das Weiße Haus natürlich, hey, es ist doch eigentlich so gelaufen, wie es laufen sollte bei einem Attentatsversuch. Der Täter ist niemals in den Saal gekommen, war keine unmittelbare Gefährdung für den Präsidenten. Er wurde vorher abgefangen. Aber wir haben ja alle tatsächlich die Bilder gesehen und da sieht man eine Menge Durcheinander. Es war nicht klar, welche Secret Service Agenten sind für wen zuständig. Der Vizepräsident wurde schneller herausgeholt als der amerikanische Präsident. Und ganz offenbar hat man auch innerhalb der Administration im Weißen Haus das Gefühl, da muss dringend nachgearbeitet werden. Susie Wiles, die Stabschefin, wird diese Woche Vertreter des Heimatschutzministeriums und den Chef des Secret Service bei sich im Büro haben. Da will man drüber reden. Vor allen Dingen auch, und das wird hier sehr heftig kritisiert, wie kann es sein, dass so viele hochrangige Vertreter dieser Administration und auch der Präsident und der Vizepräsident gemeinsam in einem Raum waren? Mhm. Normalerweise würde man sagen, dass der Vizepräsident auf keinen Fall dabei sein darf, um sicherzustellen, dass bei einem Vorfall am Ende noch jemand hier regiert. Also, da gibt es eine Menge Fragezeichen und auch Kritik. Mhm. So, das alles wissend, habe ich jetzt die Frage an Helge Fuß. Was mussten Sie vorweisen, um da reinzukommen? Also, erstmal muss man sagen, über die Sicherheit wird jetzt nicht nur nachträglich gesprochen, sondern es war an dem Abend Thema, als alle reingekommen sind. Es wurde mit Kolleginnen und Kollegen haben wir aktiv darüber gesprochen, wie kann es sein, dass man da so einfach reinkommt. Also das war, genau, eingeblendet ist es auch, das war so ein kleines Kärtchen, das gereicht hat. Da stand kein Name drauf, nur das Datum und der Tisch. Mit dem Ding mit sind dem Sie da rein? Mit dem Ding ist jeder reingekommen. Das war für alle gleich. Nicht schlecht. Kein ID, kein Ausweis, nichts. Und dann aber noch zusätzlich die Sicherheitsvorkehrungen. Es waren diese typischen Metal Detectors, die man in den USA bei Veranstaltungen seit vielen, vielen Jahren ja hat. Diese altmodischen Metalldetektoren. Und genau, das ist aber so ein bisschen wie am Flughafen vor 20 Jahren, die es da schon längst nicht mehr gibt. Aber das auch nicht das Problem, wenn die Waffen erkennen, sondern diese Sicherheitskontrolle und Schleuse war weder am Eingang, schon gar nicht draußen, die war sehr weit innen, also auf einer weiteren Etage. Erstmal sind hunderte Menschen reingeströmt über den roten Teppich und so weiter. Hinzu kamen die Hotelgäste, die da gewohnt haben. Mehrere tausend Menschen womöglich, wenn die Zimmer alle belegt waren, in diesem großen Hotel, die gar nicht gut durchgecheckt wurden und die da sich auch bewegen konnten. Am Schluss das, vor das, dem das heißt, wenn du ein paar Tage vorher eingecheckt hast, so wie es der Mann ja gemacht hat, dann warst du schon mal innerhalb des entscheidenden Kreises und wurdest dann auch nicht mehr weiter überprüft. Ja, vor dem Saal gab es diese eine Sicherheitsschleuse. Nicht schon klar, aber ansonsten nicht in dem Gebäude. Und darum geht es ja auch. Auch dieser Attentäter hatte sich da eingebucht, auch wenn er noch nicht lange da war. Aber theoretisch, also wenn jemand oder eine Gruppe was viel Größeres vorgehabt hätte, hätte man sich da ein paar Zimmer buchen können. Niemand hätte es bemerkt, weil die sind nicht durchsucht worden. Das hätte man ja auch vorher machen können. Das ist alles nicht geschehen. Und diese Schleuse nicht weit vor dem Raum, die war dann, ich sag mal, so locker gestaltet. Ich kenne selbst mehrere, die einen Weg drumherum gefunden haben und gar nicht da durchgegangen sind. Wow, unvorstellbar. Ja. Jetzt muss man wissen, dieses White House Correspondents Dinner ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung. Waren Sie mal da, Frau Lau? Ich war nie da, aber ich habe es oft gesehen. Und ehrlich gesagt, meine erste Frage an dieses Ereignis ohne das Attentat ist, warum findet das überhaupt noch statt? Also hier ist ein Präsident, der die Kollegen, die da sitzen, alle als Fake News Media bezeichnet. Kolleginnen von mir als Piggy. Er hat einen behinderten Journalisten mal nachgeäfft und so weiter und so fort. Also ich finde, wer auch nur einen Hauch Selbstachtung noch im Leibe hat, geht da nicht hin. Also jetzt nichts für ungut, die waren ja nicht gemeint. Doch, ich hab's genau gehört. Nee, das war jetzt ungeschickt. Also bei allem Respekt. Also ich stoße doch nicht mit jemandem an, der auch etliche Medienhäuser mit Kritik überzogen hat. Jetzt wieder Jimmy Kimmel verlangt, dass ein Stand-up-Comedian abgelöst wird und so weiter. Da gehe ich doch nicht hin und esse mit dem und so weiter. Nee. Ich sehe es deshalb anders, weil das ist ja die Frage, was für ein Verständnis hat man von dieser Veranstaltung. Und auch wenn wir viele Jahre gesehen haben, vor allem in der Obama-Zeit und zum Teil auch bei Clinton damals, dass da wahnsinnig viele Journalisten saßen und gejubelt und geklatscht haben und Hollywood-Stars mit dazu kamen. Aber das war eher das, wo auch kritisch darüber berichtet wurde. Es ist eigentlich eine Veranstaltung, die gegründet wurde, um, und das war auch diesmal geplant, Preise, Auszeichnungen vergeben wurden für guten Journalismus. Von einer wirklich unabhängigen Jury von Journalisten selbst, so wie es auch beim Bundespresseball ähnlich passiert. Mhm. Und da kann man immer drüber streiten und diskutieren, die Nähe zwischen Politik und Medien. Aber der Grundsatz, die Idee dafür ist, Pressefreiheit und Journalismus zu feiern. Ja. Natürlich hat es noch nie eine Konstellation gegeben in den USA, die so umstritten ist. So. Sie haben es gesagt, absolut. Aber sozusagen, das war das große Thema eigentlich des Abends, dass alle zum ersten Mal mit Trump als Präsident in der ersten Amtszeit hat er komplett diese Veranstaltung boykottiert. Ne? Ganz genau. Ja. Er war der erste Präsident jemals, Trump, der die... Na, er war als Gast da. Und da diese Szene mit Obama, wo Obama als Präsident... Ich muss mal kurz erklären, war dann 2011, glaube ich. Eine ganz berühmte Szene. Also die Idee der ganzen Veranstaltung, jetzt sozusagen ein bisschen zu vermitteln oder zu erklären, ist ja, Elmar, wenn ich das richtig verstehe, du warst auch selber schon häufiger da, ist ja sozusagen ein dialektischer Gedanke, wenn man so will. Da sind diese ganzen Weiße Haus-Korrespondenten, diese ganze Journalistenblase, die in Washington jeden Tag darüber berichtet, was da vor sich geht. Und dann gibt es, glaube ich, meistens einen Satiriker, Comedian, was auch immer, der sozusagen die Politik aufs Korn nimmt. Und dann tritt, bei Obama war das immer so, der Präsident selber ans Rednerpult und antwortet dann darauf und veräppelt sozusagen seinerseits die da unten sitzen. Und das war immer höchst unterhaltsam. Und ich habe mir das häufig im Fernsehen angesehen, wirklich große Freude. Ja. Trump war nie da. Und natürlich ist die Frage berechtigt, warum geht man eigentlich hin zu einem Typen, der einen erkennbar verachtet? Und Der Witz der Veranstaltung, also warum war das lustig, sich das anzusehen? Das Geheimnis der Veranstaltung war Selbstironie auf allen Seiten. Und wenn es eine Eigenschaft gibt, die Donald Trump abgeht, würde ich sprechen sagen, Sie nicht weiter, wir ahnen, worauf Sie hinaus wollen. Und wenn die nicht mehr da ist und ich verwandle das in ein höfisches Zeremoniell, dann ist es natürlich kaputt. Und wie gesagt, war das denn klar, jetzt muss ich den armen Fußball in den Schutz nehmen, war denn klar, ob Trump überhaupt kommt? Das war klar, das war schon aber klar. Es war eben gerade so, dass die allermeisten, das waren 2600 Leute ungefähr, und die allermeisten, bin ich mir sicher, die dort teilgenommen haben und sich dafür entschieden haben, hinzugehen, genauso also von allen Networks, von allen Medienhäusern aus den USA, es gab niemanden, der das boykottiert hat, das war eine relevante politische Veranstaltung, und zwar nicht, um ihm zuzujubeln, sondern das war ja gerade die Kritik auch aus Vorjahren, auch wenn sozusagen... Dass er sich nicht stellt, ne? Ja, genau. Und aber auch, wenn Präsidenten da waren, die Pressefreiheit völlig respektiert haben, da gab es ja auch schon die Kritik, dass da nicht Journalisten sitzen sollten, die zujubeln, sondern und das Ganze mit dem Humor und so weiter, das ist in den 80er Jahren, 90er Jahren nach und nach entstanden. Grundsätzlich waren das dort politische Reden und ging es um Pressefreiheit. Man hat sich nichts geschenkt. So, und diesmal die große Frage war, was für eine Rede würde er halten? Egal welche er gehalten hätte, das hätte natürlich nicht seine Einstellung und das, was er vorher gesagt hat, über die Medien und so weiter geändert. Aber eine politisch wirklich relevante Veranstaltung. Und eingeladen von der Vereinigung der Journalisten. Also das... Er lädt ja nicht das Weiße Haus ein, das muss man einmal verstehen. Elmar, wie hast du diese Diskussion wahrgenommen? Ist ja eine tatsächlich interessante Debatte, die es sozusagen gibt und die letzten Endes unser eigenes Geschäft betrifft. Ja, ich habe auch immer so empfunden, dass da ein bisschen zu viel Nähe im Gange ist. Hier sind die weißen Hausjournalisten ja auch im Weißen Haus eigentlich bei ihrer Arbeit sehr, sehr eng an der Pressestelle dran. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch immer die Möglichkeit zu schauen, wie kriegt man mal schnell eine Information gesteckt und sticht die anderen aus. Aber man muss auch sagen, bei den Pressekonferenzen, das kann man ja sehen, schenkt die Hauptstadtpresse hier dem Weißen Haus nichts, jedenfalls Teile davon. allen voran mutige Kolleginnen und Kollegen, die kritische Fragen stellen. Und so ist so ein Event natürlich auch etwas, wo man sich vielleicht auch mal die Wahrheit gegenseitig in etwas netterer Form an den Kopf werfen kann. Jetzt ist die entscheidende Frage, was wäre tatsächlich passiert? Wir kennen alle Donald Trump. Also gibt es eine perfekte Welt, in dem Donald Trump sich dort hingestellt hätte und hätte gesagt, es tut mir leid, so in diesem Ausmaß hätte ich das nicht machen sollen und wir feiern hier die Presse- und Redefreiheit. Damit hat eigentlich nicht wirklich irgendjemand gerechnet, sondern eher, dass er vielleicht gekommen ist, um mal richtig loszulegen und den Kollegen Dinge an den Kopf zu werfen, was am Ende die Frage aufgeworfen hätte, was hätten Sie dann gemacht? Wären Sie aufgestanden, hätten Sie sich rumgedreht, wären Sie rausgegangen, wie hätten Sie reagiert? Also es war, glaube ich, eine Inszenierung. Donald Trump hat sich ja erst Tage vorher entschieden, wirklich zu kommen diesmal. Eine Inszenierung, die darauf angelegt sein konnte, Erregung und Drama zu erzeugen, damit man das vielleicht auch politisch wieder nutzen kann. Wo saßen Sie, Herr Fuß? Waren Sie dicht dran? Ziemlich. Es war die vierte Tischreihe von vorne. Das war aber, so wenn man insgesamt drauf schaute, sehr in der Mitte. Das heißt, die Szene, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, diese Schüsse, die man da auch hört, haben Sie das mitgekriegt? Das war interessant, weil das hat man dort in der Mitte und auch vorne bei Trump, hat man die Schüsse nicht gehört, weil die Lautstärke, dieser Pegel der Lautstärke durch Teller, durch Essen, Flaschen so laut war. Diejenigen, die am Rand gesessen haben, die äußeren 10 Reihen, Tischreihen, die haben die Schüsse laut gehört. Auf den Videos hört man sie ja auch laut. Wir wussten nicht genau, haben wir sie jetzt gehört oder nicht. Ja, und da sehen wir das auch, ne? Der Vizepräsident, der zunächst mal rausgebracht wird und dann der Präsident. Das einerseits richtig, andererseits ist hier immer wichtig, Videos von allen Seiten anzuschauen. Ja. Während Trump dort noch saß, das sieht so aus auf dem einen Video, als wenn er da einfach so saß und vor ihm niemand war, da stand schon längst jemand Großes, Secret Service, vor ihm. Also ihm hätte da schon nichts mehr passieren können. Aber ja, er wurde als Warum? Weil die zwei verschiedene Teams haben, die sich um sie kümmern? Oder? Genau, das Trump-Team das heißt, war langsamer als das von J.D. Vance? Ja, oder was das ist heißt es, aber wie gesagt, es war nicht so, dass Vance rausgeholt wurde und Trump saß sozusagen von vorne offen noch da. Nein, er das war ist schon klar. Umzingelt. Genau. Aber ja, es hat sich man stellt sich die Frage natürlich. Absolut, genau. Jetzt haben wir gerade den mutmaßlichen Täter da am Boden gesehen. Es gibt auch sehr beeindruckendes Material davon, das zeigt, wie er versucht hat, da reinzukommen. Vielleicht können wir das mal kurz zuspielen, wie schnell das ging. Das heißt, sozusagen jemand, der da auf Überrumpelung gesetzt hat, muss man sagen. Ganz ne? genau. Da sehen wir das. Und weil eben auch, da sind wir ja dann auch eine Stunde vorher ungefähr durchgegangen und hunderte Menschen. Man sieht das, die schöne 60er, 70er Jahre Hotel in den USA mit schönem Teppich, original von damals, wo weite Strecken offen sind und hunderte Menschen etwas chaotisch durchgingen und man jetzt Jacken nicht groß ablegen musste und durch diese Metal Detectors ging, aber wenn man da was durch mitnehmen wollte oder so, dann konnte man es sicherlich geschickt irgendwie hinkriegen. Und wie haben Sie, Herr Fuß, diese Panik mitgekriegt der Leute dort? Was realisiert man in so einem Moment? Es war wirklich, war noch nie in so einer Situation, es war wirklich so, ging, glaube ich, allen so, dass innerhalb von wahrscheinlich noch nicht mal 2 Sekunden klar war, was da passierte. Für mich war es so, je nachdem, welche Richtung man geschaut hat, ich habe in Richtung an den Rand des Saals geschaut und habe gesehen, wie eine Welle, wie so eine Laola-Welle von außen kam. Und zwar die äußerste Tischreihe, die also am lautesten diese Schüsse gehört haben, aufgesprungen sind von den Tischen und unter die Tische gegangen sind. Und in der und das ist natürlich, wenn das hunderte Menschen auf einmal machen, innerhalb von wenigen Sekunden, das hört jeder dreht sich um und weiß, was passiert. Und dann haben wir das genauso schnell gemacht. Und dann hörte man irgendwann Secret Service reinlaufen, die dann auch gesagt haben, runter. Und dann waren es mehrere Minuten unter diesen Tischen dort. Bei uns auch sozusagen komplett, also die Tischdecke am Rand. Man hat wirklich nur gehört, nichts gesehen. Wahnsinn. Und das ist, fühlt sich dann natürlich an wie eine Ewigkeit. Am Schluss, ich habe es anhand von Videos nachverfolgen können, es waren so 4,5, 5 Minuten tatsächlich. Emma, was weiß man mittlerweile über den mutmaßlichen Täter? Was ist das für ein Mann, Motivation? Wie konnte der so problemlos mit so vielen Feuerwaffen auch einfach im Hotel einchecken? Wie geht das? Ja, also er ist ein 31-jähriger Lehrer, der einen Abschluss gemacht hat in Informatik und dann für eine Firma gearbeitet hat, die Nachhilfe und Fortbildung anbietet. Und er ist da sogar mal als Lehrer des Jahres ausgezeichnet worden. Und er, so beschreibt es seine eigene Familie, hat sich in den letzten ein, zwei Jahren deutlich radikalisiert. Er hat sich auch Waffen beschafft, die er dann eben auch mitgebracht hat. Er hatte ein Gewehr und eine Pistole und dann auch mehrere Messer mit dabei. Und eigentlich das Genaueste über seine Motivation wissen wir aus diesem Manifest. Etwa 1000 Worte, das er geschickt hatte an seine Familie, aus dem eben klar hervorgeht, dass er die Politik der Trump-Administration regelrecht verachtet und verabscheut, dass er sich damit gerechtfertigt hat, hochrangige Regierungsmitglieder anzugreifen, bis zum höchstrangigen, ohne den Namen Trump zu nennen. An einer Stelle in diesem Pamphlet wird eben auch geschrieben, dass er Donald Trump bezeichnet als Vergewaltiger und als Pädophilen und als Verräter. Danach ist Donald Trump dann gefragt worden in einem Interview bei CBS. Vorgestern Abend war das und hat das natürlich zurückgewiesen. Aber man zeigt, dass hier tatsächlich recht eindeutig ein Fall von politisch motivierter Gewalt vorliegt. Und er ist von Los Angeles, in einem Vorort lebt er, ist er über Chicago nach Washington gekommen, eingecheckt in das Hotel. Offenbar konnte problemlos die Waffen mit hineinbringen und schreibt am Ende seines Pamphlets, und das muss dann offenbar das Ende des Pamphlets entstanden sein, kurz vor der Tat, schreibt er sogar, dass er sich gewundert hat über die laschen Sicherheitsvorkehrungen. Also unterm Strich ein Fall, wie wir ihn schrecklicherweise in den letzten Jahren mehrfach erlebt haben, und zwar aus beiden Seiten des politischen Spektrums, dass Politiker angegriffen werden, ins Visier geraten, aus politischen Gründen. Und dass man bereit ist, dafür auch zu töten. Ich wollte gerade sagen, es hat Tote gegeben, es hat Anschlagversuche gegeben. Ich meine, das war das dritte Mal, ne? Dass irgendjemand versucht hat. Keinem US-Präsidenten. Das dritte Mal auf Donald Trump. So. Und interessant, vielleicht noch eine letzte Frage an Sie beide dazu, auch an dich, Elmar. Ich habe heute irgendwo gelesen einen Kommentar, der darauf abhob, dass Reagan damals, was sagt, selbes Hotel, dass Reagan damals sozusagen erkannt hat, worin die Chance besteht und dann verbal unglaublich abgerüstet hat, sozusagen versucht hat, auch auf seine politischen Gegner zuzugehen und das dann auch durchgezogen hat, um am Ende dann wirklich enorm hohe Popularitätswerte zu erreichen, weil man das Gefühl hatte, okay, da hat einer verstanden, ich bin der Präsident aller Amerikaner. Wie hat Trump reagiert? Naja, Trump hat öffentlich ja unmittelbar danach zur Versöhnung aufgerufen. Er wolle das Land einen, aber das dann auch gleich wieder verbunden in Posts auf Social Media, aber auch in Äußerungen damit Vorwürfe zu machen, dass die Linksradikalen im Land schuld daran seien, dass die Presse auch mit Schuld daran trage. Und das ist ähnlich wie nach diesem Anschlag von Butler, Pennsylvania. Da hat er auf dem Parteitag, da waren wir ja mit dabei, hat er am Beginn seiner Rede auch eher versöhnende Worte gefunden. Und danach kam eine Wahlkampfrede, die den politischen Gegner gewissermaßen wieder ins Feindeslager verortet hat. Also er trägt durch diese Rhetorik zur, ich sag mal, aufgepeitschten Stimmung bei. Aber, das muss man klar sagen, auch auf der anderen Seite gibt es im demokratisch, im linken Lager, speziell im linksextremen Lager, gibt es natürlich Rhetorik, die Menschen aufstacheln kann. Und unterm Strich, das wissen wir durch Erhebungen der Universität in Chicago, ist die Bereitschaft, Gewalt als Mittel zur Erreichung eines politischen Ziels einzusetzen, in den USA in den letzten 3 Jahren von etwa 8% auf fast 20% gewachsen. Also das zeigt, dass so etwas auch weiter in den nächsten Monaten geschehen kann. Herr Röttgen, die Amerikaner, wenn Sie mit hochrangigen amerikanischen Politikern sprechen, haben die Angst vor Bürgerkrieg? Nein, nicht. Weil ich weiß, dass das immer wieder auch diskutiert wird. Also genau, nicht. Also im Gespräch mit Politikern, glaube ich, ist es eigentlich in meinen Gesprächen noch nicht so vorgekommen. Aber es kommt vor in Diskussionen. Das wäre jetzt wäre nicht wahr, das zu bestreiten. Auch seriöse Analytiker, ich nenne jetzt die Namen nicht, könnte sie aber nennen, Thinktanker, die das benennen, die diese Sorge konkret haben, das benennen, dass es dazu kommen kann, dass es zu Unruhen und bürgerkriegsähnlichen Situationen kommen könnte. Das kommt vor, das ist ein Teil der Diskussion, das muss ich sagen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Es kann immer Ereignisse geben, die sowas dann auslösen können. Das ist nichts, was sich jetzt, also die Stimmung insgesamt und Polarisierung, ja, das baut sich nach und nach seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten, ja auch schon lange vor Trump auf. Und ob das nun bestimmte Vorfälle sind mit ICE, mit den Razzien oder an anderen Stellen. Also es kann immer ein Ereignis geben, was dann wirklich die Stimmung richtig kippt. Eine verlorene Wahl zum Beispiel? Kann es auch. Es wird auch diskutiert im Zusammenhang mit einer Wahl, von der droht, dass sie verloren wird. Genau. Absolut. Und trotzdem, also das ist ich mache es mir nicht zu eigen, aber Sie fragen danach, wird es diskutiert? Ja, ich weiß, das muss ich sagen. Es wird darüber gesprochen und nicht irgendwie in unseriösen Kreisen. Und trotzdem, zum Glück muss man sagen, sieht man bei allem, es ist ja schon viel passiert. Es gab ja schon, ob das nur der 6. Januar damals war, Sturm aufs Kapitol oder Eis und so. Es gab viele, viele krasse Ereignisse. Und das war dann eine Zeit lang großes Thema, aber es hat sich immer wieder gefangen. Trotzdem hat es sich immer wieder gefangen. Genau. Ich habe immer das Gefühl, das Gute ist, die Amerikaner haben am Ende, ich weiß nicht, wie Elmar das sieht, ihren Humor. Und manchmal ist es auch unfreiwillig komisch. Vielleicht schauen wir uns das noch einmal zum Abschluss dieses Themas kurz an. Trump, ein kleines Pro-Seminar in Sachen Statistik. Da geht es um die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diverse Dinge passieren. Schauen wir mal. Ich bin hier. Es ist ein gefährlicher Beruf. Wissen Sie, ich erzähle die Geschichte. Ich denke, Rennfahrer leben sehr gefährlich. Man nimmt 1% und dann etwa 10% von 1%. Ganz einfach erklärt. Sie sterben. Also viel weniger als 1%. 10% von 1%. Ich denke, Bullenreiten ist sehr gefährlich. Wenn man dieselben 10% von 1% nimmt, viel weniger als 1%. Aber wenn man Präsidenten nimmt, sind es 5,8%. Und auf etwa 8% wird geschossen. Der Hintergrund ist brutal und tragisch, aber die Aussage hat es natürlich in sich. Elmar, weil wir jetzt über den Iran sprechen, noch ganz kurz zum Schluss an dich die Frage. Wie diskutiert die amerikanische Öffentlichkeit das? Ich habe gerade mitgekriegt, Trump hat, glaube ich, jetzt gerade in diesen Minuten wieder gepostet. Da geht es um den deutschen Kanzler, wo er mit ihm abrechnet und sagt, er hat keine Ahnung, wovon er redet. Der will offenbar, also Merz will offenbar, dass der Iran Atomwaffen besitzt und sagt dann, ich werde mit dem Iran jetzt etwas machen, das sozusagen noch nie da war. Wie liest du das? Er hat noch dazu gesetzt, es sei ja kein Wunder, dass Deutschland wirtschaftlich so schlecht dran sei und dass es ihm auch sonst so schlecht geht. Also Donald Trump ist empört zunächst mal, das merkt man ja über die Äußerungen des Kanzlers auch am Wochenende. Er ist empört aber über jeden, der in irgendeiner Form Kritik am Vorgehen in Sachen Iran äußert, der klar macht, dass es ganz offensichtlich keinen Plan gegeben hat. Und das sagen hier mittlerweile eben auch sehr viele in den USA, sogar einige in seiner eigenen Partei, dass kein klarer Plan ersichtlich ist. Und vor dem Hintergrund stellt sich vor allen Dingen die Frage, wie kommt man da jetzt raus? Also gibt es irgendeinen Punkt, an dem Donald Trump einen Sieg erklären kann? Das ist für ihn natürlich innenpolitisch sehr wichtig, dass er zeigen kann, man hat etwas erreicht, was nur durch dieses militärische Vorgehen zu erreichen war. Aber die jüngsten Vorschläge aus dem Iran deuten ja eher darauf hin, man will sich in der Frage der Straße von Hormuz einig werden, aber nicht eben in der Frage, was Anreicherung von Uran angeht, was die nuklearen Fähigkeiten des Iran angeht. Also vor diesem Hintergrund ist eine Situation erreicht, in dem, ich glaube, man auch im Weißen Haus nicht genau weiß, wie man zu einem Punkt kommt, dass man hier zu Hause das als Erfolg verkaufen kann. Hat auch in Umfragen, glaube ich, im Moment einen historischen Tiefstand erreicht, was Beliebtheitswerte angeht. Das heißt, offensichtlich wollen die Amerikaner das auch nicht. Ja. Danke dir ganz herzlich, Elmar. Wir hören uns dazu mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder. Und ich würde gerne gleich zu Beginn Mariam Lau fragen, weil ich vorhin zitiert habe, diese Mentalität, in der Sie sagen, das begreifen offensichtlich Politiker wie Trump und auch andere nicht. Da geht es jetzt sozusagen nicht um die Frage, machen wir einen Deal, es ist kein Teppichhandel, sondern da geht es um was anderes. Also, um da nicht falsch verstanden zu werden, das Interessante ist, dass man es mit Leuten zu tun hat, die viel pragmatischer sind als das bisherige theokratische System, die sich also tatsächlich vorstellen können, amerikanische Investoren ins Land zu holen. Aber was ich meinte, ist, diese Leute sind bereit zu sterben. Und ich glaube, das wird oft... Also es ist beides, pragmatisch, aber auch dann... pragmatische zu allem entschlossen. Brutalisten. Ja. Also Sie sind bereit, haben Sie ja unter Beweis gestellt, die Zahl von 30.000, 40.000 Opfern des Regimes kursiert. Die Leute leben seit 8 Wochen in digitaler Dunkelheit und so weiter und so fort. Also man hat Leute, die bereit sind, das eigene Volk absolut zu knechten. Das eigene Volk leidet ja auch jetzt sehr unter der Inflation und so weiter. Die Leute müssen in die Türkei fahren, um Öl zu kaufen und Lebensmittel und so weiter. Aber also, was ich sagen wollte, ist eben diese Kombination, die ist, glaube ich, für uns schwer zu verstehen, von Leuten, die bereit sind, Deals zu machen, aber eben auch zu absoluter Grausamkeit und die also aus den Revolutionsgarden kommen. Das heißt, viele von denen, die jetzt Generäle sind und die das Land regieren, haben erste Erfahrungen in den 80er Jahren im Krieg Iran-Irak gemacht. Das ist deren Schule. Und der Revolutionsführer, 10 Jahre lang, ne? Der Revolutionsführer Mojtaba Khamenei ist als 17-Jähriger freiwillig in diesen Krieg gezogen. Und das waren seine Leute damals schon. Die kennen sich seit Jahrzehnten. Und der Revolutionsführer ist offenbar verletzt. Das Gesicht ist verbrannt, die Lippen sind verbrannt. Er kann sehr schlecht sprechen. Er kann sich nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufhalten, weil er eben Angst haben muss, dass er umgebracht wird. Das heißt, weiß man mittlerweile, wo der ist eigentlich? Nee, man weiß nicht, wo er ist. Und man aber weiß von einer Kollegin, Farnas Frasai, dass er praktisch per Brief mit den Generälen kommuniziert. Also es muss jemand seine Äußerungen nehmen, woanders hintragen, weil er nicht mehr telefonieren kann und so weiter und sowieso auch schwer sprechen kann. Also das ist diese Situation. Wir haben uns irgendwie angewöhnt, von den Mullahs zu sprechen, aber die Zeit ist vorbei. Wer jetzt regiert, also wir gehen über in eine Militärdiktatur. Von einer Theokratie in eine Militärdiktatur, ganz genau. Und was ich glaube, was passieren wird und wovor auch Trump große Angst hat, ist, dass das Nuklearabkommen, da wird mir Herr Röttgen sicher gleich widersprechen, dass Obama über 3 Jahre von 2015 bis 2018, bis Trump es aufgekündigt hat, mit dem Iran hatte, die Begrenzung der Anreicherung zugesichert hat und dem Westen eine gewisse Kontrolle ermöglicht hat über die Mengen von angereichertem Uran. Und Trump hat, glaube ich, große Angst, mit dem, was jetzt rauskommt bei den Verhandlungen, wann auch immer die stattfinden, schlechter sein wird als der Deal, den Obama bekommen hat. Nämlich letztlich bleibt es bei dem Programm in irgendeiner Form. Und die Hauptsache für Trump ist jetzt, die Straße frei zu bekommen. Und wenn das passiert, dann ist ja ganz klar, dass der gewünschte Regimewechsel nicht stattgefunden hat. Also natürlich ist es jetzt ein etwas anderes Regime, aber das war sicherlich nicht das, was Trump gemeint hat. Sind die alten Leute, ja. Und auch die, also das Regime ist schon angeschlagen. Es ist jetzt nicht so, dass die als Sieger daraus hervorgehen. Die Raketenbestände sind eingeschränkt und so weiter. Die obersten Reihen sind dezimiert. Das ist schon so. Und die Wirtschaft liegt absolut am Boden. Wie gesagt, die Leute können sich nicht mehr ernähren. Und das Land ist wahnsinnig gequält und unzufrieden und so weiter. Mithilfe der Chinesen werden alle überwacht. Also man kann jetzt nicht von einem glücklichen, siegreichen Land sprechen. Aber unterlegen und gedemütigt ist eher Amerika. Die Operation hieß ja ursprünglich Epic Fury. Die heißt jetzt Economic Fury. Also das, finde ich, ist schon mal ein paar Stufen drunter. Interessant ist, wie Norbert Röttgen das sieht. Der sagt, das ist gar nicht so klar. Also die große Erzählung ist, da wurde die Supermacht gedemütigt, weil sie bestimmte Dinge nicht erkommen sind. Sie sagen, nee, es ist der Iran, der unter Druck ist. Und ganz am Ende muss auch dieser Regime-Change stehen und der wird auch kommen. Erklären Sie das mal bitte. Also ich, im Unterschied zu anderen, sage ich, ich bin nicht so sicher, was kommt. Aber ich sage eben auch sozusagen die allgemeine Meinung, die in fast allen Zeitungen in Europa, in Deutschland, aber auch in den USA steht, bis auf das Wall Street Journal, die tun auch so, als wüssten sie, wie es geht, wie es auskommt. Und ich glaube, das können wir noch nicht wissen. Ich finde es auch nicht überraschend, dass es jetzt Economic Fury ist, ökonomische Wut. Ja. Weil das, was jetzt stattfindet, ist der Übergang in einen Wirtschaftskrieg. Die Amerikaner haben mit einem militärischen Krieg begonnen. Die Iraner haben auch Raketen geschossen, haben ihre Nachbarn. Aber sie haben im Kern immer einen Wirtschaftskrieg geführt, nämlich mit der Straße von Hormuz. Mhm. Und ich finde, die USA haben überraschend spät, aber dann immerhin und auch nicht zu spät, glaube ich, für sie, erkannt, dass sie jetzt auch den Wirtschaftskrieg führen müssen. Iran hat eigentlich, da stimme ich Ihnen mit zu. Mit der Blockade ihrerseits. Der Blockade der Straße von Hormuz ihrerseits. Ja. So, und Iran hat im Grunde nichts mehr. Sie sind militärisch entwaffnet, zerstört. Sie haben noch Raketen, aber sie können sich nicht mehr verteidigen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Führung, die alte Führung ist ausgeschaltet. Die haben auch keine konsistente Führung mehr. Aber sie haben die Straße von Hormuz und haben die eingesetzt. Und das ist aus meiner Sicht jetzt die Blockade der USA für die iranischen Schiffe setzt das Regime enorm unter Druck. Nicht nur, weil dadurch Iran nicht mehr Cash bekommt für das Öl, das sie an China verkauft haben, sondern man kann Ölfelder nicht an- und ausschalten. Sie müssen also das Öl, das sie weiter fördern aus den Ölfeldern, müssen sie irgendwo unterbringen. Sie müssen sie in Schiffe tun, sie müssen sie in Tanks tun. Und diese Kapazität, das Öl zu lagern, geht zu Ende. Wenn das zu Ende geht und sie ein Ölfeld nicht, das Öl nicht mehr raus kann, dann droht dieses Ölfeld zu versiegen. Das hängt mit den geologischen Bedingungen für Ölförderung zusammen. Es müssen Druckverhältnisse sein, damit das Öl nach oben kommt. Und wenn das passiert, und das ist eine Frage eher von Wochen, nicht von Monaten, dann ist die wirtschaftliche Lebensbasis des Landes zerstört. Und das wiederum ist es, was auch das iranische Regime wahnsinnig unter Druck setzt. Und darum ist es irre unter Druck. In den USA kostet jetzt die Gallone, also sagen wir, der Liter Benzin in den USA kostet rund 85 Euro Cent. Das ist auch zu viel, aber verglichen mit dem Druck, unter dem das Regime ist, ist das etwas völlig anderes. Und Sie sagen, das fand ich interessant, Sie sagen, macht euch klar, der Druck auf uns, der Druck auf Asien, der Druck auf Europa, ist deutlich größer als der Druck auf die Amerikaner. Die haben weiterhin ein relativ stabiles Wirtschaftswachstum. So ist es. Ziemlich robustes Wachstum. Wir träumen von solchen Zahlen. 2,5%. Diese 85 Cent sind nicht schön, aber auch verkraftbar, sagen wir mal. Bringen nicht um, genau. Und das Gegenargument, das hätte ich jetzt als letztes gebracht, das Gegenargument für mich wäre immer gewesen zu sagen, naja gut, aber Trump hat im September die Midterms, im November. Ja. Bis dahin muss der irgendwie geliefert haben. Sie sagen, vergiss die Midterms. Der weiß, dass das gelaufen ist. Der hat Zeit. Richtig, genau. Ich glaube, die Midterms sind gelaufen. Die waren schon, als ich das letzte Mal in Washington war, das ist so 2 Monate oder so. Das ist ein interessanter Gedanke. Da hat mir schon jeder republikanische Politiker, Kongressabgeordnete gesagt, gesagt, die Midterm-Elections werden verloren und zwar haushoch. Das war schon vor über 2 Monaten. Jetzt ist die Popularität von Trump gesunken. Der Krieg ist nicht populär. Die kann er abschreiben. Ich verstehe. Ich glaube, dass für ihn entscheidend ist. Ich glaube, ob er Angst davor hat. Er weiß, ich muss mit mehr da rauskommen, wenn ich zum Krieg gegriffen habe, als Obama mit seinem Deal mit seinem Abkommen rausgeholt hat. Und zweitens, wenn das Ende ist, dass nach diesem Krieg die Iraner Kontrolle über die Straße von Hormuz haben, 20% der Weltwirtschaft im Griff haben, inakzeptabel für fast alle in der ganzen Welt, bis auf die Iraner und die Russen, dann bin ich der große Loser in der Geschichte der amerikanischen Präsidenten. So. Darum kann er das nicht akzeptieren. Aber was ist dann die Konsequenz aus dem, was Sie sagen, ist doch, dann musst du durchziehen. Da musst du irgendwann sagen, Boots on the ground, da musst du Leute da reinschicken, da musst du dafür sorgen. Nein, das will er nicht, sondern er hat sich jetzt für einen Wirtschaftskrieg entschieden. Der es nicht am Anfang war. Nein, sag ich. Sie haben gesagt, das war von Anfang an ein Wirtschaftskrieg. Nein, bei den Iranern. Die Iraner haben sehr, sehr schnell, die Schließung der Straße von Hormuz war die Erkenntnis der Iran, das ist ja auch keine Schuld, das wusste ja auch jeder, das ist das Mittel, alle erpressen können. Genau. Die ganze Welt, die Golfstaaten, die Nachbarn, die haben wir auch noch militärisch unter Druck gesetzt, sodass ganz viel Druck auf den amerikanischen Präsidenten kommt, von der ganzen Welt diesen Krieg zu beenden. Zu dem Mittel haben die gegriffen und auch relativ erfolgreich. Überraschend, wie eben gesagt, hat Trump und die amerikanische Regierung das erst nach 4 Wochen erkannt, dass dieser militärische Krieg nicht zum Ergebnis führt. Aber der Wirtschaftskrieg kann zum Ergebnis führen. Ich glaube, beide Seiten, sowohl die Iraner wie die Amerikaner, reden in der Öffentlichkeit völlig anders, als ihre wahren Interessen sind. Trump sagt ja eigentlich jeden zweiten Tag, die wollen einen Deal abschließen, wir kommen da, wir kommen zum Ergebnis. Das Ziel von Trumps Reden ist, die Märkte unter Kontrolle zu behalten. Er ist, und zwar bislang, das relativ erfolgreich. Ja. Es gab ja Insider-Deals, Insider-Trading. Ja, dass er immer an allem verdient, kommt auch noch und hinzu. Seine Söhne. Und wer auch immer daran verdient. Ich weiß nicht, ob er das war, aber er hat den Preis des Öls so bei $100 unter Kontrolle gehalten. Das ist ja die Zukunftserwartung, also das sagt ja aus, was die Märkte über die Zukunft denken, das ist der heutige Preis. So, und auch, darum ist die Einschätzung der Märkte, das geht nicht durch die Decke, da kommt irgendwann ein politisches Ergebnis. Und das ist das Ziel von Trumps Rhetorik, diese Kontrolle zu halten. Die Iraner wiederum sind total unter Druck, aber ihr Reden ist, wir brauchen gar nicht zu verhandeln. Der will doch verhandeln. Also sie tun, als hätten sie Zeit. Das ist das Gegenteil von ihrer objektiven Interessenlage. Und insofern ist das ein Psycho-PR-Krieg und ein Wirtschaftskrieg, der gleichzeitig verläuft. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Trump ist natürlich unter Druck. Die Fähigkeit von Trump, sich auf längere Zeit auf ein Thema zu konzentrieren, durchzuhalten, die kann man in Frage stellen. Aber dass so getan wird, als wären die schlauen Iraner jetzt sowieso schon kurz vor dem Sieg und die Amerikaner gedemütigt, das halte ich für einen Fehler. Der Punkt ist, wir wissen im Grunde aus dem Iran fast gar nichts. Und unser nicht, sondern das Regime entscheidet darüber, was es will, dass wir wissen aus dem Iran. Und in diese Falle laufen auch immer ziemlich viele, dass wir das, was die uns mitteilen als Iran-Wissen. So, ja, okay. Sozusagen, das ist sozusagen unsere Wahrnehmungsverzerrung. Ich habe ja gesagt, erfrischend anderer Blick. Ich finde eine interessante Analyse. Ich habe so noch nie drauf geguckt, weil das zentrale Nadelöhr ist immer Midterms. Aber wenn man sagt, das packst du weg, ist gelaufen, dann hat der Mann Washington und plötzlich muss nicht mehr wiedergewählt alle werden. Zeit der Welt und er muss auch nicht mehr wiedergewählt werden. Erst war Ladies First Mariam Lau und dann also, Herr Fuß. Also erstens glaube ich nicht, dass die Iraner das als Wirtschaftskrieg gedacht haben am Anfang, sondern immer natürlich, also man sucht natürlich nach dem Hebel, den man nach der Verwundbarkeit der Amerikaner. Ja, schon, aber geführt wird es als, also das ist die Identität dieser Islamischen Republik gegen Amerika. Das ist der große Satan, Israel ist der kleine Satan. Die haben doch gar keinen Krieg geführt, Frau Lau. Nee, die Iraner führen doch gar keinen Krieg. Die wollten doch keinen Krieg. Die wussten, wie schwach sie sind. Ganz genau. Aber wenn er dann an sie rangetragen wird, führen sie ihn als einen natürlich ideologischen Krieg. Also das ist... Ja, aber ist das nur die Rhetorik? Das ist ja klar. Ist das Propaganda? Das ist die Rhetorik, ja, natürlich. Genau, aber das hat ja gerade hingewiesen. Es ist für die Beteiligten. Also es geht ja jetzt um die Frage, wer blinzelt zuerst? Wer kann länger leiden? Sie sagen... Eigentlich sind es die Amerikaner, die könnten das ganz gelassen sehen. Das sehe ich komplett anders. Dieser Präsident ist unter anderem gewählt worden, um keine ewigen Kriege mehr zu führen. Das tut er jetzt aber trotzdem. Ja. Und das nehmen ihm seine Leute auch sehr übel. Also wer sich alles von ihm abgewandt hat, ich will jetzt nicht die ganzen Podcaster aufzählen. Und das spielt eine Riesenrolle für ihn. Mhm. Und die Midterms zu verlieren, da steht er als Loser da. Darf ich das halte ich für vollkommen absurd. Ich hoffe, ich zitiere die Zahl jetzt richtig. Ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, auch da wäre ich tendenziell bei Norbert Röttgen, wenn er sagt, das sind nicht so viele, wie es manchmal den Anschein hat. Wir müssen als Medien, finde ich, auch immer echt aufpassen. Da hast du so prominente Figuren wie Tucker Carlson und andere, die haben Gewicht. Oder auch andere, ja, die man medial so kennt. Aber die wirkliche Basis, ich habe neulich eine Studie gelesen, 80-85% sind immer noch an seiner Seite, von seiner Basis. Ja. Das ist viel. Da kann ich nicht erkennen, dass das erodiert. Und die Republikanische Partei, die Anhänger, sind immer noch die interventionistischste Partei, also die für Intervention sind, im Verhältnis zu den anderen. Das ist ganz, ganz überraschend, weil Trump ja für was Gegenteiliges Wahlkampf gemacht hat. Aber er macht jetzt schlicht eine gegenteilige Politik. Das steht fest. Aber den muss er dann halt gewinnen. Da haben Sie, Sie haben vollkommen recht, da stimme ich Ihnen zu. Nachdem er sich auf diesen Weg eingelassen hat, ob er das bereut oder nicht, da kann man auch seine Meinung haben. Da glaube ich, dass er auf Netanyahu nicht mehr so super gut zu sprechen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. So, aber nachdem er es jetzt gemacht hat, würde ich sagen, steht fest, jetzt muss er gewinnen. Und nebenbei eine Anmerkung, wir können seine Entscheidung für falsch halten, total falsch, mit sehr guten Gründen. Aber ich sage, wenn die USA verliert, ist es schlecht für uns. Wir haben an dieser Stelle das gleiche Interesse, wir deutsche Europäer und andere auch, wie die USA, nämlich, dass die USA gewinnen und Iran, das Regime, nicht die Kontrolle über der Straße von Hormuz behält. Aber denn wir sind die Betroffenen und auch keine Atommacht. Und wie wollen Sie dann gegenüber Putin erklären, dass wir es ablehnen, dass die Souveränität eines Landes verletzt wird, ohne dass es angegriffen wird? Also die Ukraine hat Russland... Damit habe ich überhaupt 0,0 Schwierigkeiten. Also Putin zu sagen, du hast willentlich aus imperialistischen Gründen dein Nachbarland angegriffen, das praktisch wehrlos war. Und das ist ein Verbrechen und völkerrechtswidrig. Und das ist eine Schwarz-Weiß-Lage. Habe ich keine Schwierigkeiten. Der Iran damit. Hat die USA nicht angegriffen. Bei dem einen Fall. Also der eine Fall ist für mich ein ganz eindeutiger Fall. Die Iran sind ja nun schon sehr großer bei Unterschied. Bei dem anderen Fall, bei dem Thema zu bleiben, das ist ein Staat, Iran, ein Regime, dass zum Beispiel diesen anderen Krieg, der findet nebenbei in Europa statt, eben Russland gegen die Ukraine, aktiv unterstützt hat als einen völkerrechtswidrigen Krieg, dass Krieg organisiert hat in der Region, ohne das iranische Regime, kein 7. Oktober in Israel. Angegriffen. Und für uns, ich wollte ja nur mal sagen, der Fall ist völlig anders. Unser Interesse ist doch, dass der Krieg in der Ukraine, also für uns ist in der Ukraine geschieht, viel, viel relevanter. Dieser Krieg, den Trump jetzt geführt hat, frisst das bisschen Wachstum, mit dem wir zu rechnen hatten, und beschädigt den Gedanken, dass man nicht einfach willkürlich auf irgendein Land losgehen kann. Das sind unterschiedliche Fragestellungen. Wenn Sie die Frage stellen, wären wir denn dafür gewesen, dass er das macht? Das sage ich nicht. Ja, Trump hat eine richtige Entscheidung getroffen. Sie sagen aber mitgehangen, mitgefangen. Das sage ich auch nicht, sondern ich sage, es ist jetzt so. Wir haben eine Situation. Und dann sollen wir uns dazustellen? Nein, wir sollen uns nicht dazustellen. Ich sage nur, wie unsere Interessenlage ist. So ist jetzt die Realität. Wir wurden weder gefragt, ich sage, wenn wir gefragt worden wären, hätten wir, wie die arabischen Nachbarstaaten, die Golfstaaten, gesagt, lass es sein. Wir sind aber nicht gefragt worden. Der Krieg findet statt. Und jetzt ist die Frage, was ist das Ergebnis dieses Krieges? Genau. Meine These ist, wenn dieses Verbrecherregime, das jetzt wahrscheinlich noch schlimmer geworden ist als vorher, so schwach wie es ist, wenn dieses Verbrecherregime gewinnt, dann sind wir die Verlierer. Ja, natürlich, und wenn die USA sich durchsetzen und durch den wirtschaftlichen Druck, der jetzt stattfindet, man kann auch sagen, diesen Wirtschaftskrieg gewinnen, dann ist das gut für uns. Dann ist es übrigens auch eine Chance für den Mittleren Osten nebenbei. So, Helge Fuß. Ich glaube auch, es ist viel zu früh zu sagen, wie das Ganze ausgeht. Ja. Es ist vor allem eine Frage der Zeit. Wir haben ja eben schon aufgezählt, was sozusagen für beide Seiten drängt. Ich glaube, für beide Seiten, aber auch für die USA, ist trotzdem, auch wenn ich so sehe, dass die Midterms nicht die große Rolle spielen für Trump und längst abgeschrieben sind, trotzdem ist für ihn Zeit auch relevant. Im Moment sieht es so aus, als wenn er mehr Zeit hat als der Iran. Aber für beide ist der größte Gegner Zeit. Trump kann sich auch nicht leisten, dann jahrelang Krieg draus zu machen. Ich selbst war überrascht, dass er diesen Krieg überhaupt gestartet hat und eingegangen ist. Und jetzt ist es aber so. Er hat den Zeitpunkt verpasst, da vielleicht mit einem kleinen Sieg, den groß verkaufend rauszugehen früh. Diesen Zeitpunkt hat er verpasst. Ganz genau. Und jetzt kann er es eigentlich nur durchziehen. Und ich glaube auch irgendwie auf einem Weg, als Wirtschaftskrieg, auf einem Weg, der nicht heißt, ganz viele Truppen reinschicken. Das wäre dann die totale Katastrophe für ihn. Nein, aber du musst dann, also das ist ja, die Schwäche hat die Analyse, Schwäche und Anführungszeichen. Also wenn man das dann eindeutig gewinnen will und wenn man besser dastehen will in den Geschichtsbüchern als Obama und nicht riskieren will, dass am Ende einfach nur etwas dasteht, dass sowas ist wie dieses Atomabkommen. Und Mariam Lau hat ja recht, wenn sie sagt im Vorfeld irgendwo, das kann dazu führen, dass ausgerechnet dieser Paria-Staat am Ende wieder dasteht. Der Bundeskanzler verspricht den Iranern, wenn ihr bei der Straße von Hormuz mit euch reden lasst, reden wir über die Sanktionen. Das Paria-Regime ist jetzt wieder Gesprächspartner, Verhandlungspartner. Richtig. Wir haben jahrelang nicht mit denen geredet. Wadoful redet jetzt wieder mit denen. Ja. Wir bieten an, warum auch immer, also habe ich wirklich nicht verstanden, warum Merz das gemacht hat, also zu sagen, man könne über die Aufhebung der Sanktionen nachdenken, wenn die bei der Straße mit sich reden lassen. Also wenn das kein diplomatischer Gewinn ist, dann weiß ich auch nicht, was das meine ich. Und deswegen muss am Ende, wenn man das zu Ende denkt, konsequent, was Sie sagen, Herr Röttgen, muss der Regime-Change stehen. Und wie man den dann erreicht, ob der nur mit wirtschaftlichem Druck oder am Ende doch mit Boots on the Ground, wie die Amerikaner sagen, funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Bin ich eigentlich bei, ich habe auch immer gesagt, sogar schon in Ihrer Sendung, dass wenn man das anfängt, dann ist der Regime-Change als Ziel mitgedacht. Richtig. Denn gegen Waffen, Raketen zu kämpfen, macht keinen Sinn. Da kannst du alle 2-3 Jahre das kaufen wiederholen. Nach. Der Punkt ist, warum ich auch an diese Verständigung sehr große Schwierigkeiten habe, mir die vorzustellen, liegt darin, dass, wie eben gesagt, Trump, die Amerikaner, ein zwingendes Interesse haben, die Straße freizumachen. Und das iranische Regime genauso, denn es hat eigentlich nur noch diese eine Karte, die Kontrolle über die Straße von Hormuz. Das ist die letzte Karte. Und darum kann auch das Regime darüber eigentlich sich nicht verständigen, denn wenn das weg ist, hat das Regime nichts dann mehr. Dann ist vorbei. Dann ist nie. Und darum, das Regime hat ein Ziel. Die wollen auch nicht sterben. Die wollen leben. Sie wollen als Menschen leben und sie wollen als Regime überleben. Das ist das klare politische Kriegsziel des Regimes. Das Regime soll überleben. Wenn es aber nichts mehr hat, weder wirtschaftlich noch militärisch, und diesen Druckpunkt Straße von Hormuz verliert, dann ist es auch als Regime gefährdet. Naja, aber das dann ist nichts mehr. Wollen wir die letzten 20 Minuten nutzen, um über das Überleben der deutschen Regierung zu sprechen? Fände ich auch sehr interessant, Frau Lau. Ich habe Sie vorhin zitiert. Irgendwie brennt da gerade der Busch, oder? Täuscht das so von außen? Ja, man kriegt das so öffentlich gar nicht so mit. Aber hinter den Kulissen, und da geht es mir so wie Ihnen, kriegen ja hier auch vieles so gespiegelt, wenn dann die Kameras aus sind. Wie schlimm ist es denn wirklich? Also ich habe noch nie so häufig gehört, es geht nicht mehr. Ja, richtig. Also dieser Satz, und zwar von beiden Seiten. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Auch nicht zu Ampelzeiten, haben Sie es so häufig gehört? Nee, so häufig nicht, wobei man dann im Nachhinein ja erfahren hat, dass die FDP sehr konzentriert darauf hingearbeitet hat. Sowas gibt es jetzt nicht. Was es jetzt gibt, ist dieser totale Überdruss. Und aus diesem Überdruss raus, also der von Stetten, der Chef des parlamentarischen Mittelstandskreises, Kreises Mittelstand, hat heute gesagt, diese Koalition wird nicht durchhalten. Also es wird auch in aller Öffentlichkeit. Carsten Linnemann hat gesagt, es geht nicht mehr so weiter und so weiter. Aber der nächste Satz ist dann gleich, es gibt keine Alternative. Denn zwar das Wort Minderheitsregierung, natürlich wird darüber gesprochen, genauso wie über Vertrauensfrage, aber ich kenne niemanden aus der ersten Reihe, kann uns vielleicht der Röttgen korrigieren, der ernsthaft sagt, eine Minderheitsregierung wäre ein Ausweg. Was ich mal gehört habe von jemandem, der es aber auch nicht will, ist, dass man sagt, also wir beschließen einen Haushalt, dann wirft Merz die SPD-Minister raus, besetzt das Kabinett komplett mit eigenen Leuten. Und dann müssen wir ja keine Beschlüsse mehr fassen. Das ist natürlich Wahnsinn, weil man immer Beschlüsse fassen muss. Und weil die Vorstellung, dass die AfD erstens die ganze Zeit handzahm alles mitmacht, was die CDU will, genauso irrsinnig ist wie die Vorstellung, dass die SPD dann lieb wartet, bis mal die AfD nicht begeistert ist. Und dann in der nächsten Woche fragt man die SPD. Herr Fuß, Sie waren doch heute beim Kanzler. Hintergrundgespräch, nämlich auf jeden Fall haben Sie mit ihm gesprochen. Wenn er mir gesagt hat, wann die Minderheitsregierung startet, darf ich es nicht sagen. Nein, Ich wollte nur fragen, wie es so läuft. Ich habe einen Kanzler erlebt, der obwohl die Situation genau so ist, also ich höre es auch, dass es eigentlich nicht mehr geht von vielen Seiten, von vielen Stellen. Kennen Sie mir schon und drei. Er ist aber sozusagen, dass er die Reform eigentlich will, ist, glaube ich, unbestritten, so wie er angetreten ist. Die Frage ist, wie lange reicht die Kraft, immer wieder Anlauf zu nehmen, immer wieder die Koalition zusammenzukriegen, wenn man sieht, es bröckelt immer mehr weg, es gibt immer weniger Unterstützung. Es gab ja am Anfang, es gab eine kleine Zeit, wo es sehr vertrauensvoll aussah. wo zwischen dem Kanzler, dem Vizekanzler die Zusammenarbeit sehr eng war, wo jetzt auch Fragezeichen dahinter sind. Ist das die entscheidende Achse, die Frage an Sie beide? Ja, ich hatte immer das Gefühl, da kann links und rechts alles Mögliche passieren, aber zwischen den beiden Ich glaube deshalb nicht so mehr. Wichtig und zentral die beiden, weil beispielsweise die Fraktion sicherlich anders als zu in anderen Legislaturen da überhaupt kein Vertrauen haben. Die SPD ist weitaus linker als Fraktion als früher. Die Unionsfraktion sehen wir ja, wie viel selbstbewusster die ist als zu früheren Zeiten, beispielsweise zu Merkels Zeiten. Und auch konservativer, die jüngeren Gruppen, die es gibt, ob das die junge Gruppe ist, ob es jetzt die Gruppe 25 ist, über die gerade berichtet wurde. Deswegen ist gerade so eine Verbindung Kanzler, Vizekanzler eigentlich viel wichtiger. Und wenn es da dann auch nicht mehr ganz läuft, dann wird es schwer. Was ist da vorgefallen, Frau Lauf? Die haben sich gestritten? Ja, also es ging, es ist wirklich interessant, weil während diese große Krise droht, sind die eigentlich dabei, einiges auf den Weg zu bringen, was, wenn sie es machen, weit über die Hartz-IV-Reform rausgehen würde. Also Gesundheitsreform, Rentenreform, Sozialstaatsgesetzgebung, Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Also es sind wirklich sehr konkrete Vorhaben. Über die hatte man sich ab Januar schon verständigt, über bestimmte Eckpunkte zwischen Klingbeil und Merz. Und dann kamen die beiden Landtagswahlen und Klingbeil ging sozusagen als Dead Man Walking aus dieser verlorenen Wahl für die SPD verlorenen Wahl in Rheinland-Pfalz raus und hat dann seinen eigenen Kopf aus der Schlinge gezogen mit dieser Rede vor der Bertelsmann Stiftung, wo er eben die eigentlich geeinten Punkte mit der Union, vor allen Dingen die Sache mit der Flexibilisierung des Arbeitsrechts, nach vorne gestellt hat und Sachen gesagt hat, die Sozialdemokraten normalerweise einfach nicht sagen. Also, wir können nicht alle Probleme mit Geld lösen. Wir werden alle mehr arbeiten müssen. Also da hat man ja wirklich gestaunt über diese Rede. Und da waren sie bei der Union etwas angesäuert, weil das ja gemeinsame Punkte waren und man eigentlich die gemeinsame Reformanstrengung nach vorne stellen wollte. Und jetzt sah es so aus, ja, die gehen nach vorne, machen Reformen. Wo sind wir? Hört man dann aus der Union. Was ist bei uns? Nada, niente. Und das hat schon mal die Stimmung irgendwie angeheizt. Und dann war die Frage über Gewinnsteuer. Klingbeil hat Merz gefragt, ist das okay, wenn ich in Brüssel mal frage, machen wir eine Übergewinnsteuer? Und da also im Zuge jetzt Iran-Krieg, ne? Ganz genau. Tankstellen und so weiter. So, und da sollte er, und Merz, so wird es aus der Union geschildert, hat dann gesagt, ja, mach mal, wird sowieso nichts. Und Klingbeil hat das verstanden als, ja gut, mach mal, finde ich gut. Und darüber sind sie dann angeblich in der Villa Borsig im Koalitionsausschuss aneinander geraten. Aber ehrlich gesagt, ich finde, lassen Sie uns alle irgendwie darauf konzentrieren, dass jetzt womöglich die Haushaltseckpunkte, die beschriebenen Reformen und so weiter, dass diese Schritte gegangen werden und jeder merkt, alle müssen irgendwas beitragen. Und je größer das Paket ist, desto leichter ist das natürlich auch, einen Konsens zu finden. Herr Röttgen, ich habe Sie vorhin zitiert. Ernste Situation, ernste Lage. Ja. Wie dramatisch ist es denn gerade? Dramatisch, das ist wieder was anderes. Also weil die Lage ernst ist. Ganz kurz davor. Nee. Also Sie werden das vielleicht, ich kann nichts von Ihrer Schilderung bestätigen. Ich komme heute Abend in die Sendung aus einer zweitägigen Klausurtagung des Fraktionsvorstandes der CDU-CSU-Fraktion. Es geht nicht mehr, hat da kein Mensch gesagt. Und auch nicht beim Abendessen oder beim Bier oder sonst was. Carsten Lindemann hat es ja geschrieben in einem öffentlichen Newsletter. Sie haben eben Carsten Lindemann zitiert, es geht nicht so weiter. Ja. Es geht nicht mehr, es ist eine andere Aussage. Ja. Diese Koalition geht nicht mehr. Naja, ein bisschen Wortklauberei jetzt. Also. Nein. Zweitens, weil Sie, nein, es wird, wirklich, es, ich, also ich wirklich, Sie kennen mich, ich sage Ihnen so, wie ich es erlebe. Das kommt nicht vor. Weil wir doch wissen, dass alles das, was Sie da eben auch an Szenarien mit Minderheitsregeln, das ist doch alles Unsinn. In dieser Lage, wir haben eben über die außenpolitische Lage gesprochen, wir könnten auch über die wirtschaftliche Lage reden, über Abwanderung von Arbeitsplätzen, über die demografische Lage der Sozialversicherung. Das, Das lässt doch überhaupt nur einen Schluss zu. Wir müssen. Es gibt gar keine. Dazu gibt es keine Alternative, weil wir eine Mehrheit haben. Es gibt keine andere Mehrheit. Und die Fraktionen, da muss ich Ihnen auch widersprechen, in der Beobachtung, wenn es, ich will mal so sagen, das funktionierendste Duo in dieser Koalition sind die beiden Fraktionsvorsitzenden. Das ist das funktionierendste Duo. Das ist was anderes aber als die Fraktion insgesamt selbst. Und die Fraktion insgesamt, bin jetzt bei dem zweiten auch anspruchsvollen Gesetzentwurf, den ich zusammen mit einem unseren Kollegen und Kollegen der SPD miteinander fallen. Das erste war das Wehrdienstgesetz. Ja, das ist natürlich mühsam, aber wir kriegen das hin. Und zwischen den Fraktionen ist das ein, auch menschlich übrigens, ziemlich gutes Verhältnis. Es ist anstrengend, das muss ich sagen. Es war mühsam. Es ist bei dem zweiten, was wir jetzt machen, auch mühsam. Okay. Aber auch das kriegen wir hin. Also darum ist das eine, ich nehme das jetzt auch mit Überraschung und auch, also muss ich auch darüber arbeiten, dass Ihre Beobachtung, die ich Ihnen ja auch abnehme, ich stelle Ihnen nicht in Frage, dass Sie hier authentisch berichten, mit meinem wirklich authentischen Erleben nicht übereinstimmt. Da stimmt also irgendwas auch in der wechselseitigen Kommunikation. Wenn wir jetzt keine Reformen beschließen, dann geht es nicht mehr weiter. Ihnen nicht untergekommen. Das haben Sie aber eben nicht gesagt. Wenn wir, das gebe ich zu, wir haben morgen die morgen ist im Kabinett der Gesetzentwurf zur Krankenversicherungsreform. Und das stimmt. Wenn wir es nicht schaffen, uns zu einigen, dann tut die Koalition das nicht, wofür sie da ist. In einer kritischen, ernsten, man kann übrigens auch sagen, dramatischen Lage, wirtschaftspolitisch, außenpolitisch und so weiter. Das meine ich doch. Das stimmt ja, ich widerspreche Ihnen ja auch nicht in dieser Lagebeschreibung. Ich stelle aber nur fest, die Krankenversicherungsreform ist morgen im Kabinett. Sie ist als Gesetzentwurf mit einem Entlastungsvolumen, ich kenne den Entwurf ja nicht, zwischen 16 und 20 Milliarden da. Und jetzt müssen die anderen auch kommen. Danach kommt die Pflegeversicherung, dann kommt eine Steuerreform, es kommt die Rentenversicherung. Das müssen wir alles, wir müssen auch noch andere Dinge tun. Mhm. Aber wir müssen es tun. Und wenn wir es nicht täten, würden wir zuallererst das Land ruinieren und uns nebenbei auch selber ruinieren. Und Herr Fuß. Es ist ja auch so, die Reformen sind zum Greifen nah. Ja. Nur morgen ist eine im Kabinett. Ja, nur beobachten wir alle und hören wir alle. Dafür braucht man ja Vertrauen, dafür braucht man eine gute Zusammenarbeit. Und das hat die letzte Klausur beispielsweise nicht gezeigt. Also die Frage ist, ob diese Schritte und diese nächsten Reformen wirklich so durchgezogen werden, wenn man merkt, dass Schritt für Schritt sozusagen der Zusammenhalt erodiert ich sehe immer noch nicht, dass sozusagen die wichtige Mehrheit auf beiden Seiten sieht, sie gewinnen oder sie verlieren zusammen. Also sie müssen diese großen Reformen aber schaffen. Aber es ist eigentlich offensichtlich. Wenn wir nichts hinkriegen, dann verlieren wir beide. Genau, und aber ich glaube, das sehen nicht alle so. Ich glaube, auf beiden Seiten gibt es immer mehr Leute, die irgendwie andere Interessen haben oder es nicht so sehen. Und ich glaube auch, das ist zwar hier nicht das erste Mal gewesen, dass es durchaus ein Fehler ist. Die Landtagswahlen hatten wir angesprochen, dass Regierungen, und das ist jetzt nicht die erste, oft warten und vor Landtagswahlen dann nichts Böses tun wollen. Ich glaube, das ist oft sehr kurzfristig gedacht und war auch hier. Man hat wichtige Zeit und man hatte es ja nun vorher verkündet, auch, dass die Reformen schneller kommen, aber jetzt verstreichen ist lassen. Aber, wir wollen es jetzt nicht gegenseitig erzählen, dass es gut läuft. Sie haben einen Kanzler, weil wir ihn da hinten gerade sehen, der ist historisch unbeliebt. Ja. Heute, glaube ich, gab es die INSA-Umfrage, ne? Ja. Platz 20. Also, der letzte Platz. Der letzte Platz. Und da gab es jemals einen Kanzler, der so unbeliebt war? Also jetzt ist das nur ein anderes Thema. Nee, Entschuldigung. Wir hatten gerade das Thema, sagt diese Koalition, dass sie sich selber aufgibt und nichts mehr in der Lage ist, selber sagt, wie kommt zu Ergebnis. Wie viel Kraft hast du noch, wenn du in einer so wichtigen Umfrage auf Platz 20 liegst? Entschuldigung. Ja, es hilft. Oder wenn Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, das... Also ich will nicht das Ressort überhaupt sagt, wir haben diese Regierung gestern was, hat wir haben keinen Plan. Ich habe nur der Beobachtung und der Einschätzung widersprochen. Aber das sagt jemand, die agiert, verstehen Sie? Ja, und die sagt über die eigene Arbeit, die eigene Regierung, wir haben keinen Plan. Aber das haben Sie jetzt zur Sprache gebracht. Und ich habe auch niemals hier die These vertreten, dass wir in einer guten Performance sind, dass die Umfragen gut sind, sowohl was Personen anbelangt, was die Regierungsarbeit anbelangt. Das, was jetzt morgen im Kabinett ist, war viel zu mühsam erneut, hat viel zu viel gegeneinander produziert. das bestreite ich überhaupt gar nicht, dass das Gegeneinander, dass die öffentlichen Äußerungen, die auch gerade jetzt wieder gemacht worden sind. Was meinen Sie, die, der Satz mit der Rente? Nein, was Sie gerade von Frau, ich will jetzt nicht Frau Baas hier da reinstellen. Lassen Sie uns über den Kanzler sprechen. Ja, wir können auch über den Kanzler sprechen. Da geht's auch, der Satz mit der Rente zum Beispiel. Ja, gut, da muss man der Satz mit der, jetzt würde ich aber auch mal sagen, der Satz mit der Rente. Jetzt, da müssen wir aber vielleicht auch mal, jetzt, weil ist ja, weil wir hier, viele Menschen schauen zu. Ja, das ist eine, das hat viele Leute wirklich verunsichert. Ja, das, so, aber trotzdem steht genauso fest, und das sagt der, hat der Kanzler auch gesagt, wir reden überhaupt nur darüber, wie die Rente steigen soll. Das ist ja der Sachverhalt, über den gesprochen wird. Da müssen wir vielleicht, und er hat auch nicht nur einen Satz gesagt in dieser Rede. Basisabsicherung? Nein, ich wollte mal so mal sagen. Ja, jetzt wollte ich mal sagen, jetzt will ich gar nicht diesen Satz verteilen. Er hat auch Sätze davor, der war ein Satz in einem Kontext. Es ist aber dieser eine Satz gesprochen worden. Jetzt muss ich auch mal sagen, wie reden wir eigentlich öffentlich in den Medien, in der Politik über diese schweren Fragen, die natürlich etwas auch wegnehmen, weil wir uns es nicht mehr leisten können, das Niveau, das wir haben. Also ist das auch schwierig, also wird das angegriffen. So, und darum, wenn wir jetzt die öffentliche Diskussion immer so zugespitzt auf einen Satz, und dann wird der auch gejagt mit dem einen Satz. Nein. Doch, das glaube ich schon. Das ist auch alle Verantwortung von uns. Das ist jetzt Medien. Nein, das nicht Medien. Ich sage, das ist Medien, das sind Organisationen, das sind Lobbygruppen, das ist alles. Wir müssen dann auch sehen, in welchem Kontext das gesagt worden ist. Und dass wir eine Rentenreform brauchen, die darin besteht, dass es nicht mehr wird. Aber wir reden immer nur über den Anstieg von Renten. Ich will es ja nur die Gelegenheit nutzen, das mal klarzustellen. Und das muss man, und da kommen auch kommunikative Fehler vor. Wird gerade mit keinem Satz besser. Was wenn nicht besser? Wird gerade mit keinem Satz besser. Ja, wenn Sie sagen, ich muss das klarstellen. Was muss ich klarstellen? Naja, Sie sagen, das mit der Rente ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so wild. Natürlich macht das Leuten Angst, wenn ein Kanzler sich hinstellt und sagt, das wird, wenn überhaupt, so sinngemäß, noch eine Basisabsicherung sein in Zukunft. Natürlich macht das was mit Leuten. Und wenn Sie jetzt hier sitzen und sagen, wir reden ja nicht darüber, ob die Rente grundsätzlich zur Disposition steht. Ja. So, wir reden darüber, wie sie ansteigt. Ja. Und das Menschen auf der anderen Seite. Das ist der Sachverhalt. Der ist der Sachverhalt. Ja. Und dann da draußen mitkriegen, wo die Inflationsrate gerade ist, dann fangen die an nachzudenken. Leute sind doch nicht doof. Nein, ich finde, der Punkt ist doch. Sie verstehen doch, dass das existenziell wird für Sie. Das ist wieder existenziell, wird es für die meisten nicht. Nein, das stimmt wieder nicht. Ich finde nur, wir müssen. Wenn man alles auf einen Satz reduziert, dann glaube ich, wird man dem nicht gerecht. Was ist der Zweck der Rentenreform? Der Zweck der Rentenreform ist, dass wir, wie auch in den anderen Sozialversicherungen, unsere Sozialsysteme wieder daran orientieren, wie die Einnahmen sind. Ja, das ist schon klar. So, und wir haben ein Problem, dass wir viel mehr Rentenempfänger werden, die Boomer-Generation, und viel weniger, die diese Rente bezahlen, die dieser Generation bezahlen und selber keine großen Anreize. Also versteht ja jeder. Ja, also wird es zu Einschränkungen kommen, zu einer Absenkung des Anstiegs. Das ist auch keine gute Botschaft, das ist doch klar. Und darum muss man sich jetzt, man kann nicht gleichzeitig von der Politik verlangen, ihr müsst diese Reformen machen. Aber wenn dann etwas gesagt wird und wenn auch mal ein Satz nicht besser hätte formuliert werden sollen, dann skandalisiert man den einen Satz und macht gleichzeitig Angst. Wir können nicht beides gleichzeitig haben, die Politik aufzufordern, seid mutig. Und wenn etwas geschieht und nicht immer perfekt vorgetragen wird, dann wird sozusagen sofort auch Angst gemacht. Und das ist auch eine Frage, wie wir öffentlich über diese Dinge diskutieren. Und darum würde ich sagen, diese Koalition muss in ihrer im Zusammenhalt, in der Zusammenarbeit, im Miteinander, im gemeinsamen Ergebnisse wollen, klar besser werden. Das ist keine Frage. Frau Lau, wie schauen Sie da drauf? Also da bin ich jetzt ärgerlicherweise so ein bisschen bei Herrn Röttgen. Warum weil ist das ich sehr ich ärgerlich. Meiner Meinung sind. Ich würde Ihnen lieber widersprechen. Weil es ja tatsächlich schlicht und ergreifend die Wahrheit ist. Also auf die Dauer wird es nicht mehr ausreichen, sich nur darauf zu verlassen, auf die gesetzliche Rente. Er hat ja dann am Samstag sich korrigiert und gesagt, natürlich, wir werden diese Renten nicht kürzen und so weiter. Aber dass, wenn wir auf Verhältnisse zulaufen, ja wo zwei Arbeitnehmer irgendwann einen Rentner werden finanzieren müssen, dann wird die gesetzliche Rentenversicherung das einfach nicht mehr stemmen können. Und darauf müssen sich alle einstellen. Wie überhaupt es ja jetzt so ist, dass man an allen Ecken und Enden merkt, das deutsche Geschäftsmodell ist einfach an seine Grenzen gekommen. Und das werden wir spüren. Früher konnte man politische Konflikte irgendwie damit lösen, dass man halt Geld beiden Seiten gegeben hat. Diese Zeiten sind jetzt irgendwie vorbei und das werden alle spüren. Frau Lau, das ist aber nicht mein Thema. Ne? Die Leute sind da sehr viel weiter, als wir ihnen manchmal so zutrauen. So, genau. Das glaube ich auch. Mir geht es um die Art und Weise, wie man kommuniziert. Ja, das und ich war darf doch nicht von geschickt. Profis erwarten, ja, aber das ist jetzt zum wiederholten Mal. Genauso wie dieses allgemeine, ihr arbeitet alle zu wenig. Wer genau? Wer genau arbeitet zu wenig und warum arbeitet? Ich meine, das hat Lars Klingbeil dann auch. Es gibt halt europäische Vergleiche. Die Frage ist, wie werden damit Debatten aufgebaut? Also kommt es spontan? Ja, wird sowas spontan reingeworfen? Ja, das haben wir ja häufig gesehen, hier vielleicht auch wieder. Also nicht ganz überlegt in der Sekunde, weil man weiß ja ganz genau, als Kanzler, als Vizekanzler in den verschiedenen Positionen, Sie selbst auch, wenn man auch nur einen Satz sagt, er kann auch noch so richtig sein, man stößt damit eine Debatte an. Mhm. Und selbst wenn man es aus Versehen tut, das kann ja passieren, so, dann muss man es aber schnell begreifen und schauen, wie setzt man die Debatte fort. Und funktioniert nicht immer mit, sich am nächsten Tag zu korrigieren oder nicht. Ja. Oder sie laufen zu lassen, dann führen nämlich andere sie. Ja. Oder die Medien greifen sie auf. Ja. Und ich glaube, das ist das große Problem hier. Ja. Ist ein Teil des Problems, stimmt. Also, wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dieses Problem haben. Ich habe das Gefühl, ich bin da gerade ein Außenseiter an dem Punkt. Aber bin ich gerne, ist kein Problem. Darum muss es nicht falsch sein. Ja, ich finde aber, es geht darum, dass man Leuten präzise sagt, was auf sie zukommt, schlicht und ergreifend. Und wenn man in Serie immer wieder so Allgemeinplätze von sich gibt, um sie am übernächsten und überübernächsten Tag wieder einzusammeln und zu sagen, übrigens, das habe ich gemeint und jedes habe ich gemeint und das war gar nicht so gemeint. Wollen wir weiter irgendwie stattdessen dauernd politische Fahrstuhlmusik hören? Also mir ist lieber, jemandem rutscht mal was raus. Und ich merke aber, wo der hin will, als eben, wie gesagt, ich kriege immer diese Fahrstuhlmusik. Das ist doch... Ist ja noch was dazwischen. Wir sind leider am Ende der Sendung. Vertiefen wir bei anderer Gelegenheit. Vielen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.